Kundgabe 1804. Empfangen durch Bertha Dudde am 8.2.1941. Maßnahmen der irdischen Macht gegen den Glauben an Jesus Christus. Es bleibt ein aussichtsloses Beginnen der Welt, die Menschen gänzlich von Christus zu lösen, also seinen Namen ihnen zu entfremden und seine Lehre auszurotten. Es wird zwar den Anschein haben, als solle dies der weltlichen Macht gelingen, doch nur bis zu einer gewissen Grenze wird sie den Menschen Zwang auferlegen können, Jesus Christus zu verleugnen. Dann aber wird im gleichen Maß, wie dagegen, auch dafür gearbeitet werden. Und es werden die Jünger Jesu auch über eine Macht verfügen, welche die weltliche Macht weit übertrifft. Sie werden nur unter Anrufung seines Namens Dinge vollbringen, die der weltlichen Macht unmöglich sind. Und dies wird die Schar der Anhänger Jesu vergrößern. Und nun wird der Glaube der Menschen ein lebendiger werden und das Ansehen der weltlichen Macht wird im gleichen Maße schwinden, wie der Glaube an Jesus Christus wachsen wird. Und es wird die irdische Macht nicht mit Wohlgefallen solches betrachten. Sie wird vielmehr mit aller Kraft versuchen, den Glauben an Jesus Christus zu erschüttern. Sie wird eine drohende Haltung einnehmen und schärfste Strafen androhen denen, die sich für die Verbreitung des göttlichen Wortes einsetzen und sich also als Anhänger Jesu bekennen. Diese werden sich der irdischen Macht beugen sollen und großen Drangsalen ausgesetzt sein. Doch mag es auch irdisch erscheinen, als sei alle Macht auf Seiten derer, sie vermögen nichts gegen die Glaubenskraft der für Gott Streitenden. Diese werden sich äußern durch offensichtliche Zeichen und Wunder, die Gott selbst wirkt in und durch die Gläubigen. Und wo die Gläubigen sich keinen Rat mehr wissen, dort wird Gott selbst in Erscheinung treten und den Menschen sagen, was sie tun sollen. Und es werden die Menschen sprechen, wann und wie Gott es will. Und alle Maßnahmen, welche die Welt und ihre Vertreter ergreifen, um den Glauben an Gott, an den göttlichen Erlöser auszurotten, werden schwaches Menschenwerk sein. Sie werden wenig Erfolg haben, und dies wird ihre Empörung so steigern, dass sie Verfügungen über Verfügungen treffen, doch ohne rechten Erfolg, ohne zum Ziel zu kommen. Es werden in dieser Zeit wohl viele abfallen vom Glauben an Jesus Christus. Die aber standhalten und sich zu ihm bekennen, deren Glauben hält nun die schärfsten Prüfungen aus. Sie geben nicht mehr hin, was sie besitzen. Denn ihnen bedeutet Jesus Christus weit mehr, als was irdische Macht ihnen je bieten kann. Amen.